Kapitel 1 Übung A6 Phonetik Hören und wiederholen Sie. Ich heiße Franziska Binder. Und Sie? Wie heißen Sie? Mein Name ist Peter Heinemann. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Marburg.